Erster erbaute den Altar für Opfer. Er war aus Akazienholz. Er war 5 Ellen lang und breit. Er war viereckig und 3 Ellen hoch. Zweiter machte Hörner an die 4 Ecken. Die Hörner waren ein Teil des Altars. Er bedeckte den Altar mit Kupfer. Dritter machte alle Geräte für den Altar. Das waren Töpfe, Schaufeln, Schalen, Gabeln und Pfannen. Alle Geräte waren aus Kupfer. Vierter machte ein Gitter aus Kupfer für den Altar. Es war wie ein Netz. Es war unter dem Rand des Altars. Es reichte bis zur Mitte. Fünfter goss 4 Ringe aus Kupfer. Sie waren für die 4 Ecken des Gitters. Dort kamen die Stangen hinein. Sechster machte die Stangen aus Akazienholz. Er bedeckte sie mit Kupfer. Siebter steckte die Stangen durch die Ringe. So konnte man den Altar tragen. Er baute den Altar aus Brettern. Er war innen hohl. Achter machte ein Becken aus Kupfer. Auch den Ständer dafür aus Kupfer. Er benutzte Spiegel von Frauen. Diese Frauen dienten am Eingang des Zeltes. Neunter baute den Vorhof. Für die Südseite machte Vorhänge. Sie waren aus feinem Leinen. Sie waren 100 Ellen lang. Zehnter gab 20 Säulen und 20 Füße aus Kupfer. Die Nägel und Ringe der Säulen waren aus Silber. Elfter für die Westseite waren die Vorhänge 50 Ellen lang. Es gab 10 Säulen und 10 Füße. Die Nägel und Ringe waren aus Silber. Zwölfter für die Ostseite waren es 50 Ellen. Dreizehnter für eine Seite waren die Vorhänge 15 Ellen lang. Es gab 3 Säulen und 3 Füße. Vierzehnter für eine andere Seite waren die Vorhänge auch 15 Ellen lang. Es gab 3 Säulen und 3 Füße. Fünfzehnter für die dritte Seite waren die Vorhänge auch 15 Ellen lang. Es gab 3 Säulen und 3 Füße. Sechzehnter alle Vorhänge des Vorhofs ringsum waren aus feinem Leinen. Siebzehnter die Füße der Säulen waren aus Kupfer. Die Nägel und die Köpfe waren aus Silber. Alle Säulen des Vorhofs hatten silberne Ringe. Achtzehnter der Vorhang für das Tor war bunt gewebt. Er war aus blauem, rotem und purpurfarbenem Stoff. Er war auch aus feinem Leinen. Er war 20 Ellen lang und 5 Ellen hoch. Neunzehnter die 4 Säulen und ihre 4 Füße waren aus Kupfer. Die Nägel, Köpfe und Ringe waren aus Silber. 20. Alle Pflöcke für das Zelt und den Vorhof waren aus Kupfer. 21. Dies ist die Rechnung für das Zelt. Moses befahl diese Arbeit. Die Leviten halfen unter Itamar. Itamar war der Sohn von Aaron, dem Priester. 22. Bezalel machte alles. Er war der Sohn von Uri vom Stamm Juda. Er tat, was Gott Moses gesagt hatte. 23. Oholiab half ihm. Er war der Sohn von Ahisamach vom Stamm Dan. Er war ein guter Handwerker. Er arbeitete mit Stoff und Holz. 24. Das ganze Gold wurde für das Heiligtum benutzt. Es waren 29 Talente und 730 Schekel. Dieses Gold war eine Spende. 25. Das Silber kam von der Zählung der Leute. Es waren 100 Talente und 1775 Schekel. 26. Jedermann gab ein 1/2 Schekel Silber. Das waren Männer ab 20 Jahren. Es waren 603.550 Männer. 27. Die 100 Talente Silber waren für die Füße. Sie waren für das Heiligtum und den Vorhang. 100 Füße bekamen 100 Talente. Jeder Fuß bekam ein Talent. 28. Aus den 1775 Schekeln machte er Nägel. Er bedeckte die Köpfe der Säulen. Er machte auch Ringe daran. 29. Das gespendete Kupfer waren 70 Talente und 2400 Schekel. 30. Daraus machte er die Füße für die Tür des Zeltes. Er machte den Kupferaltar und sein Gitter. Auch alle Geräte für den Altar. 31. Machte die Füße für den Vorhof ringsum. Auch die Füße für das Tor des Vorhofs. Alle Pflöcke für das Zelt und den Vorhof.